Ich habe bei Film- und Theaterprojekten gearbeitet. Mehr hinter der Kamera, weniger als Schauspielerin. Ich wollte immer da sein, wo wirklich etwas passiert. Nicht in der Provinz oder einer kleinen Stadt.